Herzlich willkommen zu Deutsch Perfekt Audio. Haben Sie schon ein deutsches Konto? Oder überlegen Sie, sich ein Online-Konto einzurichten? Dann hilft Ihnen unser Spezial, denn darin sprechen wir über das Thema Geld und Konto. In unserer Reportage geht es diesmal um die Menschen, die auf der Straße leben, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen können. Und das in einem reichen Land wie Deutschland. Sie bekommen viele negative Reaktionen von anderen. Sophia Buddenberg hat nach den Gründen gefragt. Hören Sie interessante Texte, zum Beispiel zur ersten internationalen Schule Deutschlands und darüber, was Kleinanzeigen über die Deutschen verraten. In unseren interaktiven Übungen zum Selbstsprechen lernen Sie diesmal Ausdrücke mit den Endungen technisch und mäßig und Wörter für Ihren nächsten Besuch im Schwimmbad. Das und vieles mehr hören Sie diesmal auf Deutsch Perfekt Audio.